Damit fangen wir schon im Mund an. Ein Bissen von einem Apfel klingt nur deshalb so saftig, weil wir mit unseren Zähnen viele Millionen Apfelzellen platzen lassen, wie Luftballons. Je frischer der Apfel ist, desto mehr Zellen sind noch intakt. Deshalb vertrauen wir auf besonders laute Knackgeräusche. Genauso wie wir knackige Frische lieben, bevorzugen wir auch erhitzte, proteinreiche Lebensmittel. Steak, Rührei oder gebratenen Tofu finden wir leckerer als rohes Fleisch, glibbriges Ei oder kalten Tofu. Auch das liegt daran, dass wir intuitiv etwas verstanden haben. Im Magen passiert mit einem rohen Ei nämlich das Gleiche wie in der Pfanne. Eiweiß wird weiß, Eigelb wird pastellfarben und beide stocken. Wenn wir uns nach genügend langer Zeit erbrechen würden, käme ein optisch astreines Rührei dabei heraus. Und das ganz ohne Hitze. Proteine reagieren auf eine Herdplatte genauso wie auf Magensäure. Sie entfalten sich. Dann sind sie nicht mehr so clever gebaut, um sich beispielsweise unsichtbar im Eiklar zu lösen, sondern zeigen sich als weiße Brocken. So können sie im Magen und Dünndarm sehr viel einfacher abgebaut werden. Kochen erspart uns also die ganze erste Ladung Entfaltungsenergie, die ansonsten der Magen dafür aufbringen müsste. Und ist damit der outgesourcete Teil unseres Verdauungsgeschäfts. Die allerletzte Verkleinerung der Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, passiert im Dünndarm. Ganz am Anfang gibt es ein kleines Loch in der Darmwand. Das ist die Papille. Durch diese winzige Öffnung werden unsere Verdauungssäfte auf den Nahrungsbrei gespritzt. Sobald wir etwas essen, werden sie in der Leber und in der Bauchspeicheldrüse produziert und dann zur Papille geliefert. Sie enthalten die gleichen Bestandteile wie Waschmittel und Spüli aus dem Supermarkt. Verdauungsenzyme und Fettlöser. Waschmittel wirken gegen Flecken, weil sie fettige, eiweißhaltige oder zuckrige Substanzen sozusagen von den Kleidern wegverdauen und im Abwasser davon transportieren, während alles nass geknetet wird. Es passiert also ziemlich das Gleiche wie im Dünndarm. Hier werden allerdings vergleichsweise riesige Stücke Eiweiß, Fett oder Kohlenhydrate aufgelöst, um über die Darmwand in das Blut zu gelangen. Ein Apfelstückchen ist dann kein Apfelstückchen mehr, sondern eine Nährlösung aus Abermilliarden energiereicher Moleküle. Um sie alle einzeln aufzunehmen, braucht es eine recht große Fläche. 7 Kilometer Länge sind da gerade recht. So gibt es auch immer noch Sicherheitspuffer, wenn im Darm Entzündungen sind oder man sich eine Darmgrippe eingefangen hat.